Hunger. Ein Hörspiel von Jakob Lind. Amran! Amran! Genug, so ist's genug. Gut, so ist es gut. Genug. Genug? Dann hat's genügt. Mir hat's genügt. Ich spiele gern und höre auch gerne auf. Ich habe keinen Anspruch. Sagt man Amran, spiel, spiele ich. Sagt man Amran, halt. Halt, halt, meine Ohren. Meine Ohren sind Grotten. Jedes Wort halt dreifach laut. Mein Kopf ist ein Saal, größer als dieser. Groß wie ein All. Ein abgedecktes All ist mein Kopf. Ein Kopf so groß wie ein All und so leer, ganz leer, jedes Wort, jedes Räuspern wird zur Trompete. Man schlägt mit Stöcken meine Haut, ein Meer von Lärm. Das bin ich. 65 Jahre schwer, 200 Kilo alt, fast. Ein dicker Mensch, krank, das Herz will nicht, die Lungen streiken. Die Augen sind schlecht, die Ohren böse. Der Magen ist leer. Kein Magen, etwas Leeres, heißt Magen, spürt keine Nahrung. Nichts spürt dieses Leere. Das Leere ist unempfindlich für Nahrung. Aber ein Spiel. Hanna, bring mir das Glas und ein Mörser. Ein Mörser? Ein Mörser, schnell. Jetzt sollst du was sehen. Holz und Stein und Glas, ich habe alles gesehen. Glas ist weder Stein noch Holz. Glas geht ins Blut, zerreißt den Menschen, reißt die Adern auf. Das ist Glas, von innen Glas. Der Mörser ist hier. Hier, stell ihn hin, Panna. Und jetzt aufgepasst, setz dich hin. Ganz fein malen, ganz fein. Aber nicht zu fein. Ja, so ist recht. Dafür habe ich eine elektrische Maschine, Herr Karnack. Eine Maschine? Wir haben eine Maschine dafür. Hättest du sie doch gleich gebracht. Ich habe eine Maschine in der Küche. Die Maschine, sie malt so fein, ganz fein. Meine Maschine in der Küche. So bring sie doch. Eine ganz neue, wunderbare Maschine, mit der ich alles malen kann, bis alles flüssig wird. Flüssiges Glas. Das gibt es also. Wir haben eine Maschine, malt Glas zu Wasser. Das brauchen wir. Nach dem Glas das Leder, nach dem Leder Eisen. Wenn sie alles malt, unsere Spezialmaschine, malt sie auch. Hier, Herr Karnack. Malt sie Eisen? Sie sagt eben Glas. Ja, ja, natürlich. Ich frage hier nur. Malt sie Eisen? Meine spezielle Maschine, meine Lieblingsmaschine, sie malt alles, alles, alles. Sie wird auch Eisen malen. Ja. So, so. Das genügt für den Anfang. Es war ja nur eine prinzipielle Frage. Man darf doch fragen. Aber Herr Karnack, natürlich, entschuldigen Sie bitte, so war es nicht gemeint. Aber ganz selbstverständlich, Sie fragen, was Sie wollen. Sie brauchen nicht einmal zu fragen, Sie sagen. Ein Herr sagt, Fragen ist ihm fremd. Fragen tue ich, Amran fragt. Und wir schweigen, wenn der Herr spricht. Welchen Knopf? Dieser, Herr Karnack, bitte sehr. Das geht schnell. Wie schnell das geht. Hier! Hier ist's bereits. Feucht. Es wird feucht. Das Glas ist Wasser. Amran, auf dein Wohl. Hanna, auf dein Wohl. Auf euer Wohl. Ein paar Dutzend Flaschen davon, Amran, ja? Sie wünschen es. Karnack wünscht es. Es ist sein Wunsch. Karnack bin ich. A.L. Karnack. Ein biblischer König, in bescheidenen Verhältnissen geboren, im Schmutz. Der große Karnack jetzt. Mein Wunsch ist Wort. Noch einmal, Baron, noch eine Ladung. Das reicht. Sehr gut. Wie viel sind's, Herr Graf? 100.000 Liter, Herr Prinz. Können ein paar Liter mehr sein. Könnte mehr sein, heißt, sollte mehr sein. Wie viel sind's genau? 100.000 Liter, 14 Deziliter, 3 Zentiliter. So weit ist gleich, Herr. Die Leistung ist bescheiden, aber wir wollen uns Mühe geben. Oh. dem unseres geschätzten Chefs, der heute leider nicht anwesend sein kann, weil er neue und größere Werke plant, aussprechen. Hurra, hurra, hurra. Großes wurde hier geleistet. Von 250.000 Liter am Vormittag ist die Produktion bis 5.30 Uhr Nachmittag um 320.000 weitere Tonnen gestiegen. Das war der erste Tag. Ich schätze, dass wir in 10 Jahren jedes Glas erfasst, zertrümmert und flüssig gemacht haben. Die Verwertung anderer Materialien ist unser Plan. Und ich versichere Ihnen, wir werden nicht ruhen, bis sämtliche Rohstoffe... Amram, das Glas ist geschmacklos. Auch Eisen ist fade. Kupfer schmeckt nach Lebertran. Und Edelsteine sind nicht weniger geschmacklos als die süße Himbeerlimonade, die sie mir als Kind... Ja, Herr Karnack, so ist's mit dem Hunger. Das Essen richtet nichts aus, das haben wir gesehen. Ist ja nicht mehr aufzuzählen, was Sie an Material in den letzten Jahren verzehrt haben. Hunger! Hunger! Genug! Genug! Wenn 30 Mal am Tag die Sonne aufginge, die Flüsse aufwärts strömten, die Berge stürzten und die Städte in die Erde stiegen, bliebe alles, wie es war. Was kann man für Sie tun, Herr Karnack? Ich halt's nicht länger aus. Wie wär's mit Worten? Was? Mit Worten? Torten habe ich verstanden. Zum Kaffee hatte ich 12 Stück. Worten, nicht Torten. Ich mache Ihnen ein großes Wort. Schmeckt's nicht, machen wir ein anderes und so weiter. Wie wär's mit Akalapundikantura Paititank? Kalt serviert, ist Eskimo. Nicht so schnell, wie war das? Ich komme nicht mit. Akalapundikantura Paititank. Das muss ich mir aufschreiben. Also. Akalapundikantura Paititank. Ich hab's. Wie soll ich's nehmen? Frisch, wie es ist. Ohne etwas? Genau, wie es kommt, ohne irgendetwas. Gut, ich probier's. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Das ist ein gutes Wort. Es ist kein schlechtes Wort. Es schmeckt. Jetzt einen ganzen Satz. Einen deutschen? Nahrhaft in jeder Sprache. Hier ist er. Das seiner Bestimmung nach Unendliche hat die von ihm unterschiedene Endlichkeit an ihm. Jenes ist das an sich in dieser Einheit. Das seiner Bestimmung nach Unendliche hat die von ihm unterschiedene Endlichkeit an ihm. Jenes ist das an sich in dieser Einheit. So, den hätte ich. War gut. Nicht schlecht. Dem merkt man das Alter nicht an. Ein guter Salat war das. Hast du mehr davon? Ja, hier ist noch einer. Seine Bestimmung, welche das an sich sein als solches ist, wird durch den Beischlag einer Qualität solcher Art verdorben. Es ist so ein verendlichtes Unendliches. Komisch. Aber vielleicht was dran. Ich will's versuchen. Seine Bestimmung, welche das an sich sein? Welche das an sich sein als solches ist. Wird durch den Beischlag einer Qualität solcher Art verdorben. Es ist so ein verendlichtes Unendliches. Naja. Nicht ganz. Nicht schlecht. Und nicht gut. Etwas ungewürzt, zu flach, zu süß. Werf was Kräftiges her. Mach schwerer. Männerkost! Nicht diesen Pudding. Karnack, der die Welt fressend, kauend erstickt, dem die Luft nicht reicht, seinen Teig zu mischen. Karnack, ein Klotz, der nur lebt, weil man ihn geboren hat und nicht stirbt, weil zum Ausatmen ihm der Atem fehlt, der stündlich an seiner Gier erstickt, bei voller Gesundheit, für den man Mitleid sucht, und keines findet. Mongol, Moron, Idiot, den man in anderen Reichen längst ausgerottet hätte. Jetzt aber, da er alles überlebt, auf einen neuen Helden wartend, der ihn vernichten wird, frisst und frisst sich niemals satt. Bringt es um, das Ungeheuer Karnak! Vernichtet ihn! Das gefällt mir nicht. Das ist nicht elegant. Das ist persönlich und geschmacklos. Findest du nicht? Hör auf! Aufhören! Genug von dir! Genug, hier ist deine Flöte. Mach dir deine eigene Musik. Ich spiele nicht mehr. Lass mich in Frieden. Ich will nicht mehr. Ich bin ein praktischer Mensch. Wer mir nichts spielen will, soll's bleiben lassen. Wer nicht arbeiten will, der arbeite nicht. Tu, was du willst. Du bist kein Knecht. Mein Angestellter bist du. Gekaufter Freund. Geld macht dir keinen Spaß mehr. Du willst weg. Geh. Ich habe keine Worte, keine Klagen. Ich weine nicht. Ich habe nichts zu bieten. Nur mein Geld. Ich bin leer. Ich hasse Geld. Ich bin reich. Sehr reich. Der Reiche hat nur eines. Hunger. Ich bitte Sie, Herr Karnak, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber ich habe es gerade für Sie, ein neues Rezept, etwas ganz Neues. Ich bitte Sie, etwas ganz Besonderes. Wohl bekomm's. Stell schon ab, du Gans. Schnatterst, als ob weiß Gott, was da drunter stecken würde. Irgendetwas zu essen wird's wohl sein. Nein. Das gibt's doch nicht, bei meiner Güte. Sehr nett, sehr original. Ein Floh. Floh in Aspirin? Nicht? Nein, flüssig. Ach, Floh in Wasser. Sehr schön. So, das war lustig. Jetzt haben wir Floh in Wasser gehabt. Das kleinste Tier im großen Karnak. Ja, nun hilft nichts. Hilft gar nichts. Auch der kleinste Floh, Panna, hilft nichts. Floh bleibt letzten Endes Floh. Ist essbar, Panna. Ich habe Panna Hunger nach dem Nicht-Essbaren. Das verstehst du nicht, Panna. Keiner versteht das. Dafür sind wir alle zu dumm. Der Herr will nichts Verspeisbares speisen. Aber da alles verspeisbar ist, will er eigentlich überhaupt nicht speisen und schreit uns deshalb seinen Hunger zu. Kein Wort habe ich verstanden. Aber so ist's. So ist's. So ist's. Mit allem heißt's, so ist's. Das war im Krieg auch so. Da war's so laut, dass so ist's, dass man die Bomben nicht fallen hörte. So ist's und plötzlich bumm. Waren die Häuser weg und die Leute, hieß es nochmals, so ist's. Da muss was geschehen, Herr Amran. Hier muss man etwas tun. Das darf nicht weitergehen. Ich gehe weg. Und das so ist, bleibt. Und man darf es nicht dulden. Man muss etwas tun. Du hast recht, Panna. Es darf nicht weitergehen. Bin ich satt, rufe ich Hunger. Und bin nie satt und rufe Hunger. Mir scheint, ich habe wirklich Hunger. Oder ich würde nicht Hunger schreien. Wie kann ein Mensch hungrig sein, der den ganzen Tag frisst? Wie? Wenn er keinen Magen hätte. Aber das gibt es nicht. Oder ein Magengeschwür. Aber die Ärzte sagen, sie sind gesund. Ach, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich fresse, kann nicht mehr und bin nie satt. Da gibt's wahrhaftig viel Arme, die nach einer Rinde, einem Teller Suppe suchen. Und es gibt Arme, die das Fleisch zur Suppe, das Brot zur Rinde finden und nach Gemüsen und feinster Butter schreien. Da gibt es solche, die nicht genug haben und nichts dafür können. Aber solche, die alles haben und alles fressen und hungrig bleiben, die gibt es nicht. Hier muss etwas, und zwar sofort geschehen. Ärzte kamen und gingen. Es stellte sich heraus, dass Karnaks Hunger symbolisch war. Karnak, der klug genug war, dies zu begreifen, nannte es von nun ab mein symbolischer Hunger und behauptete, dass dieser, wenn nicht heftiger, dann gewiss so stark wie der normale Hungerschmerze. Ich spür's. Hier drin. Es tut weh. Tut mehr weh. Und gegen einen symbolischen Hunger kann ich überhaupt nichts essen. Und wenn ich mir das alles nur einrede und es eigentlich nicht das ist, was ich denke, also kein Hunger, dann schmerzt etwas anderes im Magen, was man Hunger nennen kann. Vielleicht ein Krebs, ein Kind, eine Kolik, ein Kürbis. Es schmerzt den ganzen Tag und hört nie auf. Ein Phänomen. Stimmt nachdenklich. Wir werden ihn einigen Proben aussetzen. Wir müssen die Sache ernst nehmen. Ich sing euch das Lied von den Satten. Das, was man sonst als Mensch versteht, das aufrechtgehende Gerippe, das immerzu sein Fleisch ernährt, das ständig etwas zu fressen begehrt, für sich und seine Sippe. Ich rat euch, ehe es zu spät, halt, halt ihm die Hände nieder. Verschließ ihm den Mund, er vergreift sich an dir, erdrossle ihn, jetzt! Das also ist dein Ernst. Die falschen Gefühle, die boshaften Gedanken, das Morden. Das also ist dein Ernst. Immer wieder kommen sie wie du, mit Songs und Schlagworten und den großen Gefühlen für die Menschheit, um mich damit zu würgen. Immer wieder kommen sie, die mit ihrem schlechten Gewissen und sagen, dass man für mich was tun muss. Kommen, um mich umzubringen. Die Mörder, sie würden mich kreuzigen, haben mich fast schon einmal verbrannt. Aber auch ich, der wahnsinnige, kranke Karnak, der ganz zu Unrecht Hunger schreit, will schreien. Ich rufe den Hunger, weil ich satt bin. Das Würgen hat nichts genützt. Man muss andere Methoden finden. Gift vielleicht. Hier bin ich wieder. Komme aus Südamerika. Habe dir etwas mitgebracht. Eine Spezialität. Einen Pilz. Oh, giftig? 1 Gramm genügt für 200 Personen. Das ist nicht ernst. Gib her. Ein schlechter Pilz. Du stirbst nicht? Nicht so schnell. Aber du müsstest längst tot sein. Ich? Tot sein? Er lebt. Er lebt? Er lebt. Nein, er lebt nicht. Ich bin tot. Er lebt tot. Ein lebendiger Toter. Aber schadet es? Tot, lebend, irgendwie? Symbolisch oder nicht? Jedenfalls da. Himmel, Herrgott, vielleicht sehen meine Augen nicht recht. Und du bist ein Engel, kein Mensch. Und wenn du kein Mensch bist, dein Körper nur die Hülle, dann vielleicht kann man's verbinden. Dann ist es anders. Metaphysisch genommen ist es anders. Pana, das zweite Frühstück. Nein, das ist nichts für mich. Das ist unerträglich. Dann verzeihe dir der allmächtige Gott. Wenn dir sein Kreuz nicht mundet, verlasse sein Haus. Geh und kehr nicht wieder. Sie haben ihn exkommuniziert, obwohl ihm das völlig gleichgültig war. Gut, so ist es gut. Lass Musik der Liebe Nahrung sein. If music be the food of love, play on, play on, play on. Genug, das genügt. Musik und Liebe und ein Tank von Worten. Worte, die keiner kennt und keiner mehr glaubt. Und nur ein Echo von dem, was man im Traum versteht. Liebe und Musik. Bald bringst du Ehre und das Vaterland und noch mehr Worte. Und suchst mit Worten nach Deutung, wo es nichts zu deuten und Tröstung, wo es nichts zu trösten gibt. Und beschwörst Zeiten herauf und eine ganze Poesie von Gefühlen und Sätzen, weil du heilen willst, wo du nicht helfen kannst. Hunger hat nichts mit Nahrung zu tun. Das verstehe sogar ich. Auch nicht gegessen habe ich schon. Es gab auch Zeiten, da habe ich nicht gelebt. War noch Stein oder Luft. Und da warst auch du nicht da, um mein Gejammer anzuhören, auch wenn ich geschrien hätte. Nicht hinhören, ich verstehe, nicht den Jammer hören. Aber der Lärm ist unerträglich. Die vergifteten Kirschen aus meinem Sommer. Die tollmachenden Kirschen, von denen wir nicht essen durften. Die tödlichen Pilze aus meinem Herbst, die wir nicht anrühren durften. Und wo ist die Kälte aus meinem Winter, gegen die man sich wärmen musste? Nicht schlafen und nicht spüren. Wohin gehst du, Bauch, mit mir? Hunger, Hunger, Hunger. Was kann ich bringen, Sie Arme, Sie guter Mensch, was kann ich für Sie tun? Hier, nehmen Sie alles. Trinken Sie hier von mir, trinken Sie alles, alles. Sie guter, Sie lieber, Sie armer Mensch. Hat nichts genützt. Trank Ihre Brust leer und jede. Liebe hat ihn nicht gestillt. Er wurde schwer und spürte nichts. Sagte, ich spür's doch. Wo spür ich's? Hier. Hier spür ich's. Nichts. Hier spür ich nichts. Da ist nichts drinnen, wo ich spür. Es wächst an mir. Fleisch. Fleisch bin ich. Aber ich spüre nichts. Ist ja nichts da. Es wird Fleisch. Aber ich merke nichts. Nichts. Und nicht nur die Milch. Auch die Brust hätte er aufgefressen und fast die Frau. Und wurde nicht satt, weil nichts in ihm ist, das satt sein könnte. Der arme Mensch. Ein Jahr ist vergangen. Hier bin ich wieder. Bei meinem Herrscher. Meinem Gott. Hier ist er. Was ist mit dir, Karnak? Habe dich nicht erkannt? Du brüllst nicht? Was ist dir? Wo ist dein Hunger? Ich bin satt. Ich bin jetzt voll. Voll Luft. Der Körper ist voll Luft und voll Blut. Das Blut ist voll von Kammern, voll von allem, was so lebt und baut und frisst. Karnak, ich erkenne dich nicht. Wie sprichst du? Voll Knochen und voll Gräten, voll Eingeweide, voll Fleisch, voll Zellen, voll Geweben. Ich bin ganz angefüllt. Ich verstehe nichts. Erst warst du leer, jetzt bist du plötzlich voll. Ein Mysterium. Eine Scheune voll Korn, ein Fluss voll Wasser. Ein Meer voll Salz, voll guter Dinge bin ich. Und du isst nicht mehr? Nein, ich bin satt. Satt und angefüllt, satt und dick und schwer. Warst du es nicht immer? Immer war ich leer, leer wie ein All, ganz leer war alles, weißt du noch? Und fraß, was fressbar war und fraß auch, was nicht fressbar war. Jetzt bin ich satt. Ist's nicht normal? Hier stimmt was nicht. Was stimmt hier nicht? Bin normal. Hab keinen Hunger mehr. Nur hier und da wie jeder. Esse ganz normal wie jeder. 3-4 Mahlzeiten, mal mehr, mal weniger. Ganz wie normal. Ich weiß nicht recht. Bei anderen hätte ich es auch normal gedacht. Bei dir ist irgendwie nicht normal. Wenn du normal bist, dieser Hunger war doch einmal da und kein normaler Hunger. War da und ist nicht mehr. Aber es war kein einfacher Hunger. Er war ja ein ganz besonderer Hunger, einer, den man nicht so leicht vergisst. Nichts ist vergessen, nur stört er nicht, nicht mehr. Ich bin geheilt, verstehst du? Das Heil, ich hab's erfahren. Jetzt bin ich wie jeder, gesund. Ich höre dich, ich höre, was du sagst und weiß nicht warum, aber mir scheint, du bist anders und doch derselbe. Was ist hier vorgegangen? Ich kann es bestätigen, Amran, es ist wahr. Ich glaube, es war ein Sonntag. Du warst gerade weg, sagt Herr Karnak zu mir. Ich will nichts, Panna. Sagt es einfach, wie du und ich das sagen. Ich will nichts, sagt er und lässt das Essen stehen. Ich will nichts. Er sagt es. Ich hab's gehört. Ich will nicht. So einfach plötzlich ohne Grund. Ich will nicht. Warum, weshalb? Ich hab's ihn nie gefragt. Auf einmal war's, ich will nicht. Ich höre dich, Panna, ich höre jedes Wort, aber irgendwie stimmt was nicht. Es ist derselbe, hat nicht abgenommen und scheint ganz glücklich. Was ist hier? Da stimmt was nicht. Lass mich weg, ich muss hier weg, jetzt sofort. Nichts, Amran, nichts ist los. Du machst dir Angst um nichts. Aber eines Tages, kurz vor dem Essen, kam der Geruch von der Küche und roch nach toten Tieren, nach zerstampften, faulen Blüten, nach Kompost, nach giftigen Blumen, wie sie in meinem eigenen Garten wachsen. Erst kam der Geruch, dann das Essen. Ein Leichenessen war es. Mir wurde übel, so viel Totes. Ich konnte es nicht anrühren. Merkwürdig. Du hast es immer gegessen. Nicht einfach tot, das nicht. Ein ekelhaftes Tod. Ein Tod, der alles übel macht. Krank bin ich auch jetzt noch. Aber der Schmerz im Magen, der Hunger ist weg. Ob ich nun die Welt verspeise, Amran, oder nicht, es kommt aufs Gleiche raus. Tja, wenn du wirklich zufrieden bist, wenn alles so ist, wie es sein soll und du in Frieden bist? Ein Mensch wie jeder, Amran, Mensch vom Menschen. Das war der Ekel. Der Ekel hat alles gut gemacht. Der Ekel, das sind die giftigen Kirschen aus meinem Sommer. Das sind die schlechten Pilze aus meinem Herbst. Das ist der kalte Tod aus meinem Winter. Es war nicht leicht. Was fehlt dir, Karnak? Was ist mit dir? Der Herr ist müde, lass ihn schlafen. Ist müde? Karnak ist müde? Der Herr ist tot, Amran, tot. Unser lieber, guter Herr Karnak ist an einem Sonntagnachmittag plötzlich verschieden. Panna, schrie er laut, Panna, ich will nicht mehr. Und war nicht mehr. Das war am Sonntag nach deiner Abreise. Du gingst am Freitag, hast ihn verlassen. Verlassen und verraten. Was ist das für ein Mensch, der noch spricht, wenn er gestorben ist? Was ist das für ein Mensch, der die Welt auffrisst, wenn er lebt? Was ist das, Panna? Was ist das für ein Geruch, der den Ekel bringt? Du hast die Musik gemacht, hast ihn mit Sätzen gespeist, du hast ihm Worte gegeben, ich gab ihm Flöhe. Da bist du weggegangen und er war allein. Da verließ ihn der Hunger und er verschied. Sie hörten Hunger von Jakob Lind, Karnak Otto Rouvel, Amran Josef Offenbach, Panna Sonja Kartzau, Prinz Robert Rathke, Graf